Hörtext 4. Ja, Moment. Hey Laura, schön, dass du da bist. Hallo Sandra. Entschuldige die Verspätung. Die Straßenbahn ist nicht gekommen und ich musste zu Fuß gehen. Du bist sogar die Erste. Echt? Das ist bestimmt dieser Schnee. So ein Chaos. Naja, die anderen werden es auch irgendwie schaffen. Wollen wir in die Wohnung gehen oder gleich hier draußen feiern und eine Schneeballschlacht machen? Boah, nee, das ist mir viel zu kalt. Komm rein. Möchtest du etwas trinken? Ja, gern. Am besten erstmal einen heißen Tee. Okay, einen Moment. Du, schau mal. Ich hab dir etwas mitgebracht. Oh, danke. Das ist lieb von dir. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Hier, pack gleich aus. Da bin ich aber gespannt. Wow, die sind aber schön. Vielen Dank, Laura. Warte, ich probiere sie gleich an. Sie stehen dir super. Blau passt ganz toll zu deinen schwarzen Haaren. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Und, was hast du sonst noch so bekommen?